Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Rollenspiele. Erster Teil. Die Frau setzte sich auf meinen Stuhl, als wäre dieser für Fakire gebaut worden. Sie schaute sich unsicher in meinem Büro um, vermutlich hatte sie sich alles ganz anders vorgestellt. Ich schwieg und wartete. Vielleicht hoffte ich insgeheim, dass sie das Weite suchte, ehe ich in die Versuchung kam, mich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Sie blieb stur sitzen. Mein Mann ist verhaftet worden. Zu Unrecht, wie ich annehme. Selbstverständlich zu Unrecht. Er soll angeblich eine junge Frau ermordet haben. Ein junges Model. Dabei verkehrt mein Mann nicht in solchen Kreisen. Er ist Invalide, arbeitet nicht mehr. Wo und wann und wie wurde die Frau ermordet? Gestern. Mein Mann hat die Leiche gefunden. Sie ist erstochen worden. In ihrer Wohnung. Und was machte ihr Mann bei ihr? Klingelte er zufällig bei ihr? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es absurd anzunehmen, dass mein Mann jemanden umbringen könnte. Nicht mal die Schnecken im Garten kann er töten. Die können sich auch nicht über ihn lustig machen. Wie meinen Sie das? Manche Männer, die in ihrer Ehe gekränkt werden, sind zu allerhand fähig. Ach, hören Sie doch auf. Mein Mann hat einen kaputten Arm, aber das sieht man nicht. Der Rest funktioniert noch. Und da gibt es nichts, worüber man sich lustig machen könnte. Haben Sie sich einen Anwalt genommen? Selbstverständlich. Aber mein Mann heißt nicht O.J. Simpson. Er ist manchmal ein bisschen tollpatschig. Er könnte aus lauter Blödsinn etwas gestehen. Verstehen Sie? Ich verstand alles bestens. Meine Ohren benötigten noch lange kein Hörgerät. Schließlich gab es in meiner Jugend noch keine Techno-Partys. Ich notierte mir ein paar Details und ging danach etwas essen. Schließlich wollte ich wohlgenährt im Polizeipräsidium erscheinen. Na, Maloney, haben Sie wieder einmal in der Zeitung gelesen, dass gestern eine Frau ermordet aufgefunden worden ist? Und möchten Sie sich jetzt erkundigen, ob an der Sache was dran ist? Wie kommen Sie darauf? Frau Schnell hat uns angedroht, einen Privatdetektiv anzuheuern, um die Unschuld ihres Mannes zu beweisen. Wie kommt es eigentlich, dass diese Leute immer bei Ihnen landen? Das Telefonbuch beginnt doch nicht bei Maloney. Es endet auch nicht dort. Qualität spricht sich herum. Tatsächlich. Deshalb rede man da nicht von mir. Ich meine, ich habe schon mehr Mörder hinter Gitter gebracht, als Sie Klientinnen geschändet haben, Maloney. Ich schände niemanden. Im Gegensatz zu Ihnen beruht bei mir alles auf Freiwilligkeit. Sie mussten vermutlich Ihre Frau bereits vor der Eheschließung in Handschellen legen. Also so etwas mag sie nicht, Maloney. Diese neumodischen Spielereien sind nichts für uns. Auch wenn in allen Illustrierten steht, dass man mit Fantasie ins Ehebett steigen soll. Also bei uns gibt es genug Fantasie im Bett. Meine Frau liest nämlich viele Bestseller. Zurück zu Herrn Schnell. Seine Frau behauptet, dass er nichts mit jungen Frauen am Hut hatte. Alles gelogen, Maloney. Schnell hat als Scout gearbeitet. Das ist ein Späher. Er hat im Auftrag einer Modellagentur in Schnell-Imbiss-Restaurants nach möglichen Modellen gesucht. Gegen Provision, versteht sich. Vermutlich wollte er von dem Mädchen mehr als sie von ihm. Alte Geschichte, Maloney. Er will, sie will nicht. Er bettelt, sie faucht. Er faucht zurück, sie flucht. Er flucht ebenfalls, sie schreit, er sticht zu. Und schon haben wir die Bescherung. Die Agentur Fashion and Style war in einem größeren Bürokomplex untergebracht. Ihr Besitzer hieß Walter. Er war ein kleiner, fetter Kerl um die 40, der mir seine verschwitzte Hand wie einen alten Putzlappen hinhielt. Ich beachtete sie nicht. Tragische Geschichte. Ja, Schnell hat tatsächlich für mich gearbeitet. War nicht schlecht, hatte ein gutes Auge. Wissen Sie, es ist nämlich gar nicht einfach, gute Gesichter zu finden. Ja, die meisten sind miserabel geschminkt. Die schönsten sind oft nicht die, die herausstechen. Sehen Sie das Plakat an der Wand? Alles Models, die ich erfunden habe. Beeindruckend. Und was machen Sie mit Ihren Erfindungen? Verkaufen Sie Lizenzen? Ja, so ähnlich, ja. Aber wissen Sie, auf 100 Talente, da gibt es eine, die den großen Durchbruch schafft. Schnell hat den Mädchen nie zu viel versprochen. Er war ein guter Scout. Naja, aber leider war er auch nicht vor den Versuchungen gefeit, die dieses Mädchen mit sich bringt. Sie glauben also, dass er das Mädchen getötet hat? Er war am Tatort. Und mir ist leider schon einige Male zu Ohren gekommen, dass Schnell sich an die Mädchen ranmachte. Natürlich war er chancenlos. Die Mädchen sind heute viel, viel selbstbewusster. Die gehen allenfalls noch mit jemandem wie mir ins Bett. Ja, aber nicht mit Opas wie Schnell. Ja, vor allem, wenn sie spüren, dass der Opa ihnen nicht weiterhelfen kann in Sachen Karriere. Der fette Agenturleiter dünstete aus allen Poren, als ich ihn verließ. In meinem Büro erwartete mich meine Klientin zusammen mit einem Mann. Ich ahnte Schlimmstes und wurde nicht enttäuscht. Mein Mann ist ausgebrochen. Er hat das Essen im Gefängnis nicht mehr ertragen. Ich nehme nur noch Trennkost zu mir. Das normale Essen tötet mich. Genauso, wie es mich tötet, in dieser Stadt zu leben. Was ist denn so schlimm an der Stadt? Können Sie sich daran erinnern, wann zuletzt in dieser Stadt eine Bombe explodierte? Keine Ahnung, muss Jahre her sein. Allerdings, sehr, sehr lange. Beunruhigt Sie das nicht? Nein, wieso sollte es? Wegen der Wahrscheinlichkeit. Mein Mann befürchtet, dass aus Gründen der Wahrscheinlichkeit jederzeit eine Bombe explodieren könnte. Genau. Jederzeit und überall in der Stadt. Und deswegen haben Sie die junge Frau getötet? Ich habe sie nicht getötet. Das ist Unfug. Ich zittere bei dem Gedanken, eine Straße zu überqueren, weil jederzeit jemand die Bombe zünden könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass es passiert. Das sagen Sie immer, unsere Wissenschaftler. Aber mich beunruhigt das. Wenn doch wenigstens ab und zu eine kleine Explosion die Stadt erschüttern würde, das würde mich beruhigen. Ich glaube, Ihr Mann hat einen veritablen Dachschaden, Frau Schnell. Hat er nicht. Er ist geistig nur ein wenig eingeschränkt. Das war er schon immer. Aber er ist trotzdem liebenswert. Ich habe den Mörder gesehen. Weshalb haben Sie ihm das nicht gleich gesagt? Weil Sie mir nicht glauben werden. Niemand wird mir glauben. Er sank im Stuhl zusammen und begann mit dem Gürtel seiner Hose zu spielen. Ich machte mir ernsthaft Gedanken darüber, ob ich nicht besser die Sanität oder einen Psychiater benachrichtigen sollte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Rollenspiele. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Rollenspiele. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Schnell kommt zu Maloney, weil ihr Mann wegen Mordverdachts verhaftet wurde. Schnell hat für eine Modellagentur als Späher gearbeitet und in Schnell-Imbiss-Restaurants nach jungen, hübschen Mädchen Ausschau gehalten. Der Besitzer der Agentur ist von Schnells Schuld überzeugt, hat dieser doch angeblich bereits mehrere Male versucht, sich an junge Mädchen heranzumachen. Als Maloney in sein Büro zurückkehrt, trifft er auf Schnell, der ausgebrochen ist und einen verwirrten Eindruck macht. Er behauptet, den Mörder gesehen zu haben. Frau Schnell bereitete einen Kaffee und Herr Schnell starrte betroffen auf den staubigen Boden meines Büros. Erst nachdem wir ihm mindestens einen Liter besten Kaffee eingeflößt hatten, war er bereit, uns ein Signalement des Mörders zu geben. Etwa 1,70 groß, jung, dunkle Haare, brauner Anzug. Ist das alles? Mit dieser Beschreibung könnte man ein paar tausend Männer verhaften. Das bezweifle ich. Hatte nämlich ein ganz bestimmtes gutes Merkmal. Raus mit der Sprache! Fehlte ihm ein Bein oder hatte er zwei Köpfe? Der Mann ist blind. Ein blinder Mörder? Das wird ja immer schlimmer mit der Kriminalität in dieser Stadt. Ich verstehe langsam, weshalb Sie diese Beobachtung am liebsten verheimlicht hätten. Das glaubt mir doch niemand. Aber es stimmt. Er kam aus Valeries Wohnung mit Blindenstock. Ich wartete, bis er im Treppenhaus an mir vorbeiging. Und was ist mit der Tatwaffe? Die lag in der Wohnung. Ich habe sie aufgehoben. Gratuliere. Dass du auch immer alles anfassen musst. Finden Sie den Blinden, Maloney. Dann haben Sie den Mörder. Ich verstecke mich, bis es soweit ist. Ich fragte ihn nicht, wo er sich verstecken wollte. Dadurch kam ich nicht in die Verlegenheit, es bei der Polizei zu Protokoll geben zu müssen. Am späteren Nachmittag, also etwa zur Tatzeit, besuchte ich den Tatort. Ich hoffte, weitere Zeugen zu finden und hatte Glück. Frau Moser wohnte einen Stock höher und war mit dem Opfer befreundet. Ja, entsetzlich. Ich war zu Hause. Ich habe sogar gehört, wie der Mörder klingelte. Unglaublich, so etwas. Haben Sie jemanden gesehen? Vielleicht, als Sie aus dem Fenster schauten? Ich schaue nicht aus dem Fenster. Mich interessiert nicht, was draußen passiert. Mich interessieren nur die inneren Vorgänge. Draußen, da ist der Lärm. Innen ist Musik. Und unten der Mord. Sie wussten, dass Ihre Freundin von Herrn Schnell für eine Agentur entdeckt worden war? Ja, und ich habe ihr abgeraten. Die Agentur ist nicht seriös. Ich habe mich erkundigt. Sie verkaufen den Models teure Kurse, die nichts bringen. Ja, natürlich schafft ab und zu eines der Mädchen den Durchbruch. Das ist Zufall. Ich kann Ihnen die Adresse einer jungen Frau geben, die genau weiß, was für eine Agentur das ist. Leider kann ich nicht mitkommen. Heute widerstrebt alles in mir, den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Das hoffnungsvolle Nachwuchsmodell arbeitete in einem Kaufhaus und beriet gelangweilt Kundinnen in Kosmetikfragen. Sie selber hatte keine Kosmetik nötig. Man nahm ihr auch so ab, dass sie bildschön war. Ich versuchte es mit einem Lächeln, erntete jedoch nur einen abschätzigen Blick, dem ein professioneller Augenaufschlag folgte. Die Dame verstand ihr Metier. Sie gab mir ihre Karte und bat mich am Abend, bei ihr vorbeizuschauen. Das tat ich dann auch. Ich arbeite zwar noch ab und zu als Model, habe aber den Gedanken aufgegeben, einmal groß herauszukommen, bin viel zu dick. Wo denn? Am großen Zeh? Der Rest scheint mir schlank genug zu sein. Haben Sie eine Ahnung? Gegen all die Magersüchtigen komme ich nicht an. In dem Business wird mit harten Bandagen gekämpft. Man hat mir sogar die Adresse dubioser Ärzte gegeben, die den Mädchen Pillen verschreiben. Brechmittel und üblere Sachen. Wer gab Ihnen die Adresse? Die Agentur? Die auch, ja. Die ist weder besser noch schlechter als alle anderen Agenturen. Sind alles Haie. Bin auch darauf hereingefallen. Kannten Sie die Ermordete? Nicht gut. Die hatte Idealmaße. War ein gut angezogenes Skelett. Wurden Sie auch durch Herrn Schnell entdeckt? Ja, er hat mich angequatscht. Ist ein bisschen beschränkter Typ. Hat so eine Phobie, fühlt sich von einer Bombe bedroht. Ansonsten aber ganz harmlos, dachte ich wenigstens, wie man sich doch täuschen kann. Ich bedankte mich artig für die Auskünfte. Frau Dürer machte sich nicht die Mühe, mir die Tür zu zeigen. Sie war damit beschäftigt, an einem Fingernagel zu kauen. Ich hatte die Tür schon beinahe wieder geschlossen, als ich neben dem kleinen Schirmständer etwas sah, das meine ganze Aufmerksamkeit in den Bann zog. An der Wand gelehnt stand ein Blindenstock. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Rollenspiele, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Rollenspiele, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Ein junges Fotomodell wird erstochen, aufgefunden. Als der Tat dringend verdächtig, wird Herr Schnell verhaftet, der behauptet, die Leiche bloß gefunden zu haben. Schnell gelingt es, aus der Untersuchungshaft zu fliehen. Er sagt Maloney, dass er gesehen habe, wie ein Blinder die Wohnung der Ermordeten verließ. Die Polizei schenkt ihm keinen Glauben und Maloney zweifelt ein wenig am Geisteszustand seines neuen Klienten, bis er bei seinen Ermittlungen auf ein anderes Modell stößt, in dessen Wohnung er überraschend einen Blindenstock vorfindet. Ich stellte die schöne Frau zur Rede. Sie war nicht besonders darüber erbaut, dass ich es wagte, länger als es ihr lieb war, in ihrer Wohnung herumzustehen. Ich weiß nicht, wem der Stock gehört. Vielleicht einem Gast, der ihn vergessen hat. Ein blinder Gast? Daran müssten Sie sich erinnern. Ich habe wichtigere Dinge im Kopf, als mich an Gäste zu erinnern. Ständig kommen Leute vorbei, essen bei mir, lassen sich von mir unterhalten. Das sind schwache Ausreden. Sie sind deutlich unter Ihrem Niveau, Frau Dürer. Ich befürchte, dass auch Sie deutlich unter meinem Niveau sind, Herr Maloney. Das war jetzt aber gar nicht nett. Was soll der Schmus? Nehmen Sie den Stock mit, wenn er Ihnen gefällt. Es geht um einen Mord, nicht um ein Partyspiel. Wenn Sie jemanden decken, könnte das schlimme Folgen für Sie haben. Und wenn Sie jetzt nicht endlich abhauen, könnte das schlimme Folgen für Sie haben. Mein Bruder ist Anwalt. Nicht zufällig der berühmte blinde Anwalt. Hauen Sie ab und wagen Sie es nicht mehr, in meine Nähe zu kommen. Ich zeige Sie sonst an wegen sexueller Belästigung. Die Frau wuchs über sich hinaus. Ich verließ die Wohnung nicht, ohne den Stock genau zu begutachten. Es war ein alter, abgenutzter Blindenstock. Ich ging in eine Telefonzelle und rief im Polizeipräsidium an. Eine halbe Stunde später beobachteten wir zu zweit die Wohnung von Frau Dürer. Ich weiß nicht, Maloney, hier im Regen herumzustehen, nur weil Sie die idiotische Theorie von dem blinden Mörder weiterverfolgen. Und der Blindenstock passt doch wunderbar zu dem Mord. Sagen Sie uns lieber, wo sich Herr Schnell aufhält. Und sind Sie dran, Maloney, wegen Begünstigung? Vermutlich ist er gerade Trennkost. Wussten Sie, dass die meisten Gefangenen im Gefängnis bleiben würden, wenn man dort besser kochen würde? Also in unseren Gefängnissen wird vorzüglich gekocht. Ich habe mich selber davon überzeugen können. Die Büchsenravioli sind so toll im Gefängnis, dass man nicht mal mehr die Büchse schmeckt. Ich glaube, da tut sich etwas. Was soll das? Sie erwarten doch nicht, dass ich mit Ihnen die junge Frau beschatte. Frau Dürer kam aus dem Haus und stieg in ihren Kleinwagen. Ich stieß den Polizisten in seinen Dienstwagen und zeigte auf Frau Dürers Kleinwagen. Wir fuhren in die Agglomeration. Es war kurz nach 10, als wir vor einem alten Fabrikgebäude ankamen. Im Inneren war eine Techno-Party im Gang. Wir mischten uns unter die Tanzenden und hielten Frau Dürer im Auge. Das ist doch albern, Maloney! Die Leute halten uns entweder für bekloppt oder für Spanner. Also, dass die Mädchen sich nicht schämen, hier in der Unterwäsche zu tanzen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einen Schnuller besorgen, damit Sie nicht so auffallen. Hauptsache, es bietet uns niemand Ecstasy an. Glauben Sie, dass die Frau mit Drogen handelt? Nein! Ich glaube, dass sie den Mörder warnen wird. Schnell soll auch hier sein. Nicht Schnell, der Blinde. Ach so, der. Also, wenn Sie mich fragen, gibt es hier keinen einzigen Blinden, aber etwa 1000 Gehörgeschädigte. Ich glaube, mir wird schlecht. Er bog um die Ecke und kam 20 Minuten später bleich und geknickt zurück. Die Musik hatte ihm den Magen umgedreht. Jugendkultur kam in seiner Welt der Kreuzworträtsel nicht vor. Wir warteten eine weitere Stunde, bis endlich etwas geschah. Frau Dürer traf sich in einer Ecke der Tanzhalle mit dem fetten Kerl der Modellagentur. Als dieser das Weite suchen wollte, knöpfte ich ihn mir vor. Aber was soll das? Es ist nicht verboten zu tanzen, oder? Tanzen nicht, wohl aber morden. Ich verhafte Sie wegen Mordes. Moment mal, das geht doch nicht. Der Mann ist ja gar nicht blind. Doch, also jetzt reicht es aber. Bin ich hier im Kabarett gelandet? Frau Dürer hat Sie soeben gewarnt. Sie hat mich nicht gewarnt. Sie hat mich um einen Gefallen gebeten. Was für einen Gefallen? Sie wollte doch nicht etwa Drogen von Ihnen kaufen. Alter, Drogen? Sind Sie bescheuert? Sie hat mich gebeten, dass ich Ihrem Bruder mein Blockhaus in Florida zur Verfügung stelle. Für ein paar Wochen. Ihr Bruder? Der Anwalt. Nein, das ist der Ältere. Der Jüngere ist Schauspieler. Und blind, vermutlich. Nein, verdammt nochmal, er ist... Und blind. Blind. So, und jetzt muss ich gehen. Sehen Sie mal, Loni, kein Blinder weit und breit. Aber dafür ein Schauspieler, das ist auch nicht schlecht. Wieso sollte er einen Blinden spielen nach dem Mord? Diese Frage sollte uns der Schauspieler gleich selber beantworten. Tatsächlich tauchte er nach weiteren 2 Stunden schauerlicher Tanzrhythmen in der alten Fabrikhalle auf. Der Polizist hatte sich zwischenzeitlich 2 Taschentücher in die Ohren gestopft, was nicht nur von Weitem ziemlich lächerlich aussah. Frau Dürer und ihr jüngerer Bruder leisteten keinen Widerstand, als ich sie ins Freie begleitete. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Was ist los? Sie können die Taschentücher wieder aus den Ohren nehmen. Die Party ist vorbei. Endlich. Und was ist mit dem jungen Mann? Er ist der Blinde. Ich bin nicht blind. Das sehen Sie doch. Dafür höre ich kaum noch etwas. Klingelt bei Ihnen auch dauernd das Telefon? Wir gehen jetzt. Komm, Ronny. Sie bleiben. Sie haben die junge Frau umgebracht. Es kam über mich. Irgendwie. Er ist sensibel. Das sind meine Ohren auch. Deswegen bringen Sie noch lange niemanden um. Weshalb haben Sie den Blinden markiert? Ich machte ein Rollenstudium. Eine dramatische Umsetzung von Mein Name ist Gantenbein. Das ist ein Roman von Max Frisch. Die Hauptfigur stellt sich vor, blind zu sein. Das wollte ich nachvollziehen. Max Frisch, den kenne ich. Kommt den Kreuzworträtseln vor. Ist das nicht der Mann, der in Andorra lebte und mit Friederike Dürrenmatt verheiratet war? Mein Klient tauchte am nächsten Tag wieder aus dem Untergrund auf und bedankte sich mit einem hübschen Scheck für meine Bemühungen. Der junge Schauspieler bereitete sich auf eine neue Rolle vor. Der Gefangene. Ein Drama in mehreren Akten, das sich über Jahre hinzog. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Rollenspiele, 3. und letzter Teil.